privat, über Persönliches, Intimes und Nicht-Öffentliches in der aktuellen neuen Musik. Hören Sie eine Sendung von Maximilian Markoll. In Bezug auf Musik mag die Unterscheidung zwischen Privatem und Öffentlichem merkwürdig anmuten, ist sie doch ein Vehikel zur Trennung zweier gesellschaftlicher Räume, die sogar dort zu Unschärfen und Verwirrung führt, wo sie am meisten gebraucht wird. Auch hier wird die Unterscheidung zwangsläufig unscharf bleiben müssen, und wenn es auch fast unmöglich scheint, Bereiche oder Aspekte in der Musik zu finden, die tatsächlich vollständig und ausschließlich öffentlich wären, so ist es doch etwas einfacher, solche zutage zu fördern, die wir zumindest tendenziell der Sphäre des Privaten zuzuschreiben gewohnt sind und die im Rahmen eines Stückes Musik in den öffentlichen Raum des Konzerts vordringen. Die Erscheinungsformen des Privaten können dabei natürlich sehr unterschiedlich sein und die meisten davon werden gar nicht erst publik gemacht, sondern für sich behalten. Komponisten mögen aus den verschiedensten Gründen Botschaften oder Verweise in ihren Werken verborgen haben. Finden tut man sie verständlicherweise eher selten. Ein relativ populäres und bekanntes Verfahren zum Anbringen versteckter Botschaften, das vorrangig in der Popularmusik verbreitet ist, ist das sogenannte Backmasking, eine Technik, bei der versteckte oder zur vermeintlichen Zensur führende Nachrichten bzw. Textzeilen rückwärts in die Mischung eines Stückes platziert werden. Eines der bekanntesten Beispiele dieser Technik ist der Song Perfect Sense von Roger Waters, in dem gleich am Anfang eine rückwärts maskierte Nachricht enthalten ist. Die versteckte Nachricht richtet sich an Stanley Kubrick, der Waters das Verwenden eines Atemgeräuschs aus dem Film 2001 – A Space Odyssey auf seinem Album untersagte. Der beim Abspielen desselben Abschnitts in anderer Richtung zum Vorschein tretende Text ist »Julia, however, in the light and visions of the issues of Stanley, we changed our mind. We have decided to include a backward message, Stanley, for you and for all the other book burners.« Die Nachricht endet mit einem kaum verständlichen kurzen Geschrei. Musik. Geheime Nachrichten und Bedeutungen sind in der Musik nichts Ungewöhnliches. Durch Zahlensymbolik, Tonnamen und anders kodierte Verweise sind ein schon seit langer Zeit bekanntes Mittel zur Integration persönlicher, bisweilen intimster Details aus dem Leben der Autoren und Autorinnen in ihre Werke. Eines der berühmtesten Beispiele der vergangenen 100 Jahre mag die 1926 entstandene lyrische Suite von Alban Berg sein, in die der Autor durch Zahlen und Tonnamen, nämlich A, B, H und F für Alban Berg und Hanna Fuchs, Hinweise auf eine leidenschaftliche außereheliche Affäre, um es mit seinen eigenen Worten zu sagen, hineingeheimniste. Über die Relevanz dieser Informationen für das Verständnis des Werks, was immer das auch heißen mag, ist schon viel gestritten worden. Für Berg selbst, so viel ist sicher, war das Wissen um die persönlichen Verbindungen, die in die Faktur des Werkes eingeschrieben sind, keineswegs Voraussetzung für eine angemessene Rezeption. Er wird sie als seine Privatangelegenheit betrachtet haben, wie er übrigens auch die Gesamtheit der technischen Aspekte der Zwölftontechnik und die Verwertung der Tonalität als eine Privatangelegenheit verstand, wie aus einem an seinen späteren Biografen Willi Reich gerichteten Brief hervorgeht. Selbst das Verständnis des formalen Aufbaus, zumindest im Fall seiner Oper Wozzeck, ist ihm in gewisser Weise nebensächlich, wenn er schreibt: Mag einem noch so viel davon bekannt sein, was sich im Rahmen dieser Oper an musikalischen Formen findet, wie das alles streng und logisch gearbeitet ist, welche Kunstfertigkeit selbst in allen Einzelheiten steckt, von dem Augenblick an, wo sich der Vorhang öffnet, bis zu dem, wo er sich zum letzten Male schließt, darf es im Publikum keinen geben, der etwas von diesen diversen Fugen und Inventionen, Suiten und Sonatensätzen, Variationen und Passacaglien merkt, keinen, der von etwas anderem erfüllt ist als von der weit über das Einzelschicksal Wozzecks hinausgehenden Idee dieser Oper. Eine weitaus schwieriger zu entdeckende, wenn auch gleichzeitig viel direktere Form des Behandelns privaten Materials ist die heimliche Verwendung von Transkriptionen oder Samples, wie zum Beispiel in Niklas Seidels Stück »Ich mag Müll«, das auf einer Transkription basiert, diesen Umstand und die Quelle aber nicht verrät. Im genannten Fall wird allerdings eine einfache Suchanfrage im Internet mit dem Titel als Stichwort bereits zu erhellenden Ergebnissen führen. Als solche nicht ausgewiesene oder erkennbare Transkriptionen oder Aufnahmen auch intimster Szenen inklusive Sex, Drogenkonsum und anderen vor der Öffentlichkeit behutsam verborgenen Tätigkeiten kommen in den Werken mehrerer mir persönlich bekannter Komponistenkollegen vor. Weitaus interessanter als der Umstand der Geheimhaltung dieser Quellen scheinen mir jedoch die Beweggründe selbst zu sein, diese Art des Materials zu verwenden. Das Bedürfnis nämlich, Klänge oder anderes Material aus dem persönlichen Umfeld, aus den unmittelbaren Umständen der künstlerischen Arbeit direkt in die Ergebnisse einfließen zu lassen oder die Stücke von vornherein aus mehr oder weniger konzeptuellen Gründen auf eben solch unmittelbar aus dem Leben der Komponisten oder auch der Interpreten stammenden Materialien aufzubauen. Ein Grundproblem des Behandelns von Persönlichem ist die Gefahr, durch Affektverschiebung Scham beim Zuhörer auszulösen. Also die Gefahr, dass die Grenzüberschreitung von den Rezipierenden als unangenehm empfunden wird, und zwar nicht, weil in deren Privatsphäre eingedrungen, sondern weil ihnen die Privatsphäre des Künstlers oder der Künstlerin quasi aufgezwungen wird. Eine aufdringliche Form von Selbstdarstellung also. Dazu der Bremer Komponist Christoph Ogiermann. Selbstdarsteller, so das ist es ja, das, was man vielleicht unangenehm findet. Also da benutzt einer sozusagen das öffentliche Forum dafür, um seine, ja, ach so wichtigen Privatprobleme uns allen mitzuteilen und uns damit zu behelligen. Das wäre sozusagen eine negative, vielleicht eine negative Definition von Privatheit. Ich finde halt letztlich, glaube ich, das Interessante an diesem, an dieser Konstellation von Privatheit und Öffentlichkeit und dann noch einem wie auch immer gearteten, bereits kodifizierten Kunstausdruck in der Öffentlichkeit. Das ist ja nochmal ein Ding, was draufkommt. Also wenn ich mich in ein Konzert begebe, dann erwarte ich einen bestimmt kodifizierten Kunstausdruck. Nämlich, ich sitze zum Beispiel still, andere machen was. Und zwar wahrscheinlich was, was ich hören kann. In den allermeisten Fällen. Dann kommt dazu, in letzter Zeit sowieso ja mehr und mehr, dass die Art, wie es gezeigt wird, also sprich die Performance selber, Teil des Stückes ist und nicht mehr eine reine Notwendigkeit, um Schall zu emittieren, sondern sozusagen ein Teil bereits des Stückes sein kann, wie die auf die Bühne kommen, wie die sich hinsetzen, wo die sitzen, ob sie in irgendeiner Weise jetzt von Noten lesen, ob dann Bildschirme vor sich sind, ob es eventuell Zuspielungen gibt, ob es eine Videoeinspielung gibt oder gar Live-Video mit Live-Elektronik gepaart etc. etc. All das sind ja Dinge, die jetzt zu einem klingenden Ergebnis beitragen, aber nicht eine im altklassischen Sinne notwendige Vorbereitung zur Emission sind. All das sind ja jetzt erstmal objektive Kriterien, dass ich erwarte. So, jetzt kommt einer und benutzt diese objektive oder diese Erwartung und macht etwas, was mir aufgrund seiner Entäußerung unangenehm, unangebracht, wie auch immer erscheint. Das wäre ja vielleicht dann ein Punkt, wo eine Privatheit vielleicht einsetzt, die in diesem Bereich in Anführungszeichen nichts zu suchen hat. Und die Frage ist aber, wie wohl liegt die Grenze dieser Privatheit im Sinne von, wo wird's mir unangenehm? Wenn ein Stück peinlich wirkt, liegt das oft an einem irrelevanten, privatistischen Kontext, beispielsweise wenn der Komponist oder die Komponistin einem Stück das Programm eines Traumes zugrunde legt. Selbstverständlich sind diese Einschätzungen immer subjektiv und jeder Hörer und jede Hörerin entscheidet für sich, ob die Grenze zur Peinlichkeit überschritten wurde oder nicht. Manche Stücke verlieren sich so sehr in den privaten Motiven und Interessen des Autors, dass sie am Ende nicht deshalb nicht funktionieren, weil jemand zu viel, sondern weil jemand zu wenig riskiert hat, weil er oder sie aus seiner oder ihrer Privatheit nicht ausbrechen kann und die Verfangenheit nicht reflektiert. Ich möchte die Hypothese aufstellen, dass die Behandlung von Privatheit, die sich in persönlichen Interessen, dem angeblichen Darstellen oder Verarbeiten von persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen erschöpft, eher langweilt und als peinlich empfunden wird, als die Beschäftigung mit oder die Zur Schaustellung einer Privatheit, die Fragen, Ungeklärtes und Konflikte in die Kunst, in diesem Fall in die Musik, zu integrieren versucht. Interessant wird es dann, wenn sich aus dem vermeintlich nur Privaten eine verallgemeinerbare oder zumindest intersubjektiv geteilte Erfahrung herausschälen lässt, die ein besonderes Licht auf die gesellschaftliche Verfasstheit wirft. Immer da, nicht im Prosaischen erschöpft, sondern wo es darüber hinausgeht, wird es brisant, weil der vermeintlich private Schutzraum dadurch eine andere, eine gesellschaftliche Dimension bekommt. Die meisten Detailentscheidungen, mit deren Konsequenzen wir tagtäglich umgehen müssen, sind Entscheidungen Einzelner, die im Privaten getroffen werden, die aber gesellschaftlich relevant sind. Über die Verteilung und Ausübung von Macht wird zu nicht unbeträchtlichen Teilen im Privaten entschieden. Anlässlich einer Ausstellung in der Frankfurter Schirn schrieb der Kunst- und Medientheoretiker Boris Kreuß dazu: Bereits im 19. Jahrhundert galt die bürgerliche Gesellschaft im Wesentlichen als scheinheilig. Der private, wirtschaftliche wie sexuelle Bereich wurde als dunkler Raum innerhalb der öffentlichen Ordnung gedeutet, der als schützende Hülle diente. Unter dem Schutz dieser Hülle ließen sich private Interessen und Leidenschaften verbergen, die das Verhalten politischer Akteure jenseits jeglicher öffentlicher Kontrolle beeinflussen konnten. Diese Auffassung von Privatsphäre als ein Ort dunkler Mächte, die den öffentlichen Raum widerrechtlich einnehmen und sogar beherrschen, führte zu einer Gegenbewegung, die unter dem berühmten Motto »Das Private ist politisch« stand. Die Durchmischung von privaten und öffentlichen Interessen und die Schwierigkeiten, diese gesellschaftlichen Räume zu trennen, können demnach den Anstoß geben, um sich mit der Bedeutung des Privaten auseinanderzusetzen. Noch einmal Christoph Ogiermann. Die Verfasstheit des in Politik sich engagierenden Subjekts kann halt nicht vernachlässigt werden. Ein arabischer Freund hat mal zu mir gesagt, die einzige Möglichkeit damals noch, schon länger her, in Marokko, dass es Revolutionen gibt, ist, wenn die Frauen zu Hause den Männern dermaßen die Hölle heiß machen, dass die draußen überhaupt nicht mehr agieren können. Der hat gesagt, wenn ein Politiker stürzt, so richtig stürzt, aufgrund psychischer Verfasstheit und so weiter, guckt zu ihm nach Hause. Weil da findet quasi die Grundlage für Politik statt. Nämlich, wie der drauf ist. Die Frage ist ja immer nur, und wenn man davon ausgeht, dass es in der auch in der Öffentlichkeit und in der Politik so etwas wie Sachzwänge außerhalb von persönlichen Entscheidungen bestimmter Menschen, die dann komisch sich objektivieren und zu Sachzwängen werden, eigentlich nichts anderes gibt als private Entscheidungen. Nehmen wir mal an, das sei so. Weil die gerade Bock haben auf Macht. Weil die gerade richtig Scheiße gegessen haben und deshalb ihre Sekretärin anpupsen, die deshalb einen Brief vergisst. Na, du weißt, was ich sagen will. Ne? Also der private Faktor, ja, also oder bei Kluge heißt es eben Geschichte und nägt Geschichte und Eigensinn. Der Eigensinn ist ein unglaublich wichtiger, auch politischer Faktor. Und deshalb frage ich halt, wo hört Privatheit auf? Gibt es das überhaupt? Genau diese Frage könnte als eine Motivation für die künstlerische Arbeit mit privatem Material gelten. Das Untersuchen und Austesten der Überschreitung von Grenzen zwischen einem privaten Raum und einem öffentlichen. Selbstverständlich ist das kein Phänomen, das in der Musik entdeckt wurde. Die Literatur zum Beispiel, die im Vergleich zur Musik eher selten die progressivere Kunstform ist, hat im Umgang mit dem sogenannten Privaten eine ihrer stärksten Seiten. Und auch die bildende Kunst ist der Musik in diesem Fall, wie so oft, weit voraus. Die französische Künstlerin Sophie Calle zum Beispiel hat schon Ende der 70er Jahre diese Form der Grenzverletzung praktiziert. In Arbeiten wie Suite Vénitienne, einer fotografisch festgehaltenen Beschattung eines Mannes in Venedig, oder The Sleepers, ein Projekt, für das sie Freunde und Fremde gleichermaßen einlud, in ihrem Bett zu schlafen und sich von ihr rund um die Uhr fotografieren zu lassen, thematisiert sie bewusst das voyeuristische Eindringen in die Privatsphäre oder eben das sich beobachten lassen in einem sonst vor der Öffentlichkeit verborgenen individuellen Schutzraum. Ein nicht ganz unproblematischer Aspekt solcher Grenzüberschreitungen besteht darin, dass hier Authentizität behauptet wird, obwohl die beobachteten Subjekte um die Künstlichkeit der Situation wissen und in einer repräsentierenden Rolle agieren. Weil wir haben es ja immer mit kodifizierten Situationen zu tun. Ich habe mal ein Stück gemacht, das hieß In der Gnade der Strafe sein und hatte im Untertitel eben das symbolische Verschiebung, hieß, also war der Untertitel dieses Stücks. Es ging um Verschiebung, weil es ging mir eigentlich um sehr reale Sachen. In der Gnade der Strafe sein ist ein Stück, das in der Hauptsache so entstanden ist, dass ich wollte eigentlich ein Stück machen über genau das sich auf unangenehme Weise entäußernde Subjekt auf der Bühne. Deshalb kommt in diesem Stück, gibt es ganz viele Teile, die vorbereitend oder nachbereitend ein zentrales Ereignis, zwei zentrale Ereignisse des Stücks beleuchten, nämlich auf der einen Seite ein Duo, das in der Mitte ist, wo Erik Drescher an der Flöte mich kopierend, also per Note habe ich das transkribiert, während ich sozusagen mein möglichst enthemmtes Schreien vorbereite über ungefähr 18 Minuten. Und es kommt dann auch dazu, also zu diesem, das kann ich heute gar nicht mehr. Ich habe es neulich nochmal probiert, ob ich es überhaupt noch so schreien kann. Ich kann gar nicht mehr so schreien oder ich muss diese 18 Minuten Vorbereitung wieder haben. Indem ich sozusagen langsame Atemübungen mache auf der Bühne. Also sowas wie. Und so weiter. Also es gibt, es wird quasi, der Brüllapparat wird warm gemacht in der Öffentlichkeit. Es ist quasi ein Einsingen zum Brüllen. Und dieses Brüllen kommt dann auch und endet dann damit, dass da, also das war die damals, das Sprache ja nichts anderes ist als diszipliniertes Schreien. Der Schluss von diesem Teil ist, dass ich anfange zu quatschen. Und zwar in Pseudo-Russisch. Ich kann nicht Russisch. Sondern ich mache Russisch nach, so wie ich mir das vorstelle. Und komme auch da wieder zu so einem Bericht, der dann also immer echauffierter wird. Und ich, also es wird also ganz, auch wieder ganz emotional. Es wird quasi ein zweiter Schrei vorbereitet, aber zu dem kommt es natürlich nicht, weil das Ganze ja durch Sprache gebunden ist. Das war sicherlich eins der, ich sage mal, selbstentäußernden Stücke. Und wenn ich jetzt sozusagen die Privatheit da noch mit reinziehe, dann wird es nämlich ganz interessant, die kommt nämlich nicht vor. Das, was eigentlich dieses Stück ganz stark bestimmte und völlig überhaupt nicht vorkommt, aber für mich in jedem Faser dieses Stücks sozusagen eingeschrieben ist. Ein wichtiger Schritt für Christoph Urgiermann ist die Integration von Aufnahmen aus dem Vorbereitungs- bzw. Probenprozess der Stücke. Wenn einer so was, weiß ich, in der hohen Lage Oboe so die ganze Zeit da oben rum, wo dann Simon netterweise sagt, oh, das zerfetzt mir das Maul. Super, ist natürlich ein perfekter Ausdruck. Ne? Also nehme ich rein in die Stücke. Genau diese Sachen kommen rein in die Stücke. Da unten müht sich einer ab und er sagt selber vom Band dann zum Beispiel, oh, das zerfetzt mir jetzt echt das Maul. Genau das interessiert, weil so kann das kein Schauspieler sagen. Darum geht's ja auch noch. Wenn ich das aufschreiben würde und sagen würde, lieber Herr Brandauer, können Sie das mal hier eben rezitieren? Ne? Und der steht dann da vorne, während der Oboist spielt und sagt, oh, das zerfetzt mir jetzt aber das Maul. Ja, das geht natürlich überhaupt nicht. Ja, kann man auch mal einsetzen, um zu zeigen, wie schrecklich das ist. Aber es ist eigentlich natürlich furchtbar. Was mich interessiert, ist jemand ist wirklich erst einmal das Stück für Rei Nakamura, was ja auch noch so heißt, zig Gesetze angewendet auf Rei Nakamura. Das ist ein Stück für Rei Nakamura und nicht für eine Pianistin, die unheimlich toll Klavier spielen kann. Ja, wo sie am Ende, die ist ja dauernd auf dem Band drauf, wo sie hustet, Dinge sagt, ja, wenn ich sehr viel Stress habe, dann mache ich das. Also solche Sachen sind ununterbrochen in dem Stück drin. Und am Ende, weiß ich gar nicht mehr, aus welchem Zusammenhang das kam, am Ende, das allerletzte, was vom Band kommt, nachdem sie da rumgerannt ist und alles Mögliche gemacht, das letzte, was vom Band kommt, ist, ich kann nicht mehr. Und das ist so echt, das kann man nicht nachmachen. Das ist einfach so gewesen. Ja, also es geht aber nicht so sehr um so eine musikimmanente, was ich überhaupt nicht mag, diese musikimmanente Geschichte. Ah, der Interpret tritt jetzt mehr in den Vordergrund im Sinne von, jetzt sieht man mal, wie die Erzeugerbewegungen sind für einen Geigenton, weil die Saiten sind nur Gummibänder und deshalb sind es nur noch die Bewegungen und sowas. Sowas interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Also mich interessiert überhaupt nicht in irgendeiner Weise, musikimmanent diese Sachen zu machen. Die Musik ist ein hochkodifiziertes Vehikel dafür. Also mich interessiert keine Reform der Musik oder Konzeptualismus, was ja im Moment so unheimlich groß geschrieben wird, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, obwohl ich vielleicht sowas sogar mache. Ich kann nicht über Musik sprechen, ohne über Menschen zu sprechen. Das kann ich nicht. Wenn er gekauft. I know Zizi. You can't stop Stepford! I know Zizi. Can't stop Stepford! You can't stop Stepford! Christoph Ogiermanns Zig Gesetze angewendet auf Rei Nakamura. Eine Komponistin, deren Stücke einen ähnlichen Ausgangspunkt haben, ist Jagoda Schmidtger. In ihrer Oper For Hands and Voices vertont sie die Bedingungen, unter denen das Stück entstand. Die Handlung der Oper ist quasi ihre eigene Genese. There were problems like from beginning until the end. But it was like this, I had all the time to come to the artistic director to show with PowerPoint what are the stages of my job. And instead of actually really writing music, I just had to go to Warsaw. Es gab von vorn bis hinten nur Probleme. Anstatt die Musik zu schreiben, musste ich andauernd zum künstlerischen Leiter des Opernhauses nach Warschau kommen, um ihm mit PowerPoint-Präsentationen zu zeigen, wie der Stand der Dinge war. Sie wollten das Stück auch die ganze Zeit über absagen, weil ich mit allem zu spät war und so weiter. Und das ist dann schließlich die erste Szene der Oper geworden. Es gibt Figuren für mich und den künstlerischen Leiter. Und sie sahen genau aus wie wir. So wussten alle, dass wir das sein sollen. Es gab auch Ärger wegen des Titels, For Hands and Voices. Sie sagten, wie kann eine Oper so heißen? Es wäre schlecht fürs Marketing und man könne sich den Namen ja nicht merken. Auch daraus ist eine Szene geworden. Die Handlung stellt eine Probe der Oper dar, mit all diesen Meetings, bei denen das Stück beinahe abgesagt wurde. Es ist ein sehr lustiges Stück geworden, finde ich. There's like always contradictions. It's a very funny piece. In dem Ensemblestück Happy Deaf People verwendete Jagoda Schmidtger Gespräche mit der Cellistin Eva Bösch, die ihr Verhältnis zu ihrem Instrument erläutert. Dieselbe Musikerin reproduziert dann auf der Bühne dieselben Sätze, die sie im vertraulichen Gespräch äußerte, unterbrochen von Übersetzungen, die durch andere Ensemblemitglieder vorgenommen werden. Der Beginn des Stücks, der ausschließlich aus diesen vorgetragenen Texten besteht, verwischt damit die Grenze zwischen dem Werk und der Selbstreflexion einer Musikerin. Hier der Beginn des Stückes Happy Deaf People von Jagoda Schmidtger, aufgeführt vom Kölner Ensemble Garage. Guten Abend miteinander, ich heiße Eva Bösch. Ich komme aus der Schweiz. Hello, my name is Eva Bösch, I come from Switzerland. Dzień dobry, nazywam się Eva Bösch, pochodzę ze Szwajcarii. Und spiele heute Abend ein paar Klänge für Sie. And I will play some sounds for you tonight. Zagram dziś wieczór dla Państwa kilka dźwięków. Ich spiele mein Instrument, seit ich denken kann. Ich erinnere mich nicht so genau, wann ich den Klang das erste Mal berührt habe. Es ist lang her, ich war dann noch ein kleines Kind gewesen. Gram na moim instrumencie, odkąd pamiętam. Może tak zupełnie dokładnie nie przypominam sobie, kiedy po raz pierwszy dotknęłam dźwięku. To było już tak dawno temu. Byłam wtedy jeszcze dzieckiem. I played my instrument since I can remember. I do not remember exactly when I touched the sound for the first time. It has been so long ago. I was a child then. Aber was ich sicher bin, zweifellos, ich habe immer noch in meinem Kopf, dass es sich wirklich grossartig angefühlt hat. Wirklich. Ale czego jestem pewna? Bez wątpienia. Wciąż krąży w mojej głowie wspomnienie tego uczucia, że było to coś... zajebistego. Absolutnie. But what I am sure about, undoubtedly, still having in my head the memory of that feeling. It was fucking great. Absolutely. Music is composed muzyka of składa się sound z fal dźwiękowych wytwarzających wibracje dostarczaną do ludzkiego ciała. Zazwyczaj muzyka skierowana jest do słuchania, jakkolwiek może być odbierana również przez inne zmysły, w tym poprzez dotyk. W bezpośredni sposób, poprzez dotyk, doświadczają dźwięków muzycy grając na instrumentach. Na przykład wiolonczelistka, przytulając wiolonczelem w trakcie gry, odczuwa wibrację instrumentu w ciele. Podobnie doświadczany jest dźwięk przez osoby niesłyszące, które odbierają muzykę. Za pomocą balonów trzymanych w koniuszkach palców i w ten sposób poczuć wibrację dźwięku. Dotykowy wymiar dźwięku, zazwyczaj zarezerwowany dla muzyków lub dla wrażliwości osób niesłyszących, może zostać przetłumaczony. Udostępniony szerszej publiczności za pomocą znacznej amplifikacji w przypadku muzyki instrumentalnej albo w przypadku instalacji na zasadach wyolbrzymiania rezonansu pomieszczeń. Koncepcja dźwięku poprzez dotyk wymaga prawdziwej obecności, bezpośredniego kontaktu i zaangażowania. Trzeba samemu grać na instrumencie, być obecnym w sali koncertowej i być zdolnym. In einem Stück für vier mit Megafonen verstärkte Stimmen verarbeitete Jagoda Schmidtka Gespräche, die sie über die Videochat-Software Skype führte. Das Skype-Stück besteht aus privaten Nachrichten. Ich wohne allein, bin viel unterwegs und habe dann keine Freunde oder Familie in der Nähe, sodass ich nicht einfach rausgehen und mit denen ein Bier trinken kann. Also skypen wir. Nicht jeder kann mit diesem Medium was anfangen. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass man auf so einer oberflächlichen Ebene bleibt. Das Stück habe ich auch auf der Emoticon-Ebene belassen. Man versucht, persönlich zu sein, aber es bleibt auf dieser Na, wie geht's, danke gut-Ebene. Man kommt nicht wirklich in ein intensiveres Gespräch hinein. Dann gibt es aber auch diese witzigen Momente, wo es klingt, als würden Leute in einem Internetcafé Pornos anschauen oder sowas. Also es gibt auch diese Ebene und die Leute können ihre Wirklichkeit wiedererkennen. Und das mag ich daran. People recognize their reality in that piece and this is cool. Have to eat now, and then I'm leaving soon. Are you there, are you? Hello, Hogwood. Hi. Ah. Have a good evening, Chalmersy, Chalmersy. You too, good night, good night, Chal. Chal. Too much to do, as you. Next day, leave as you do, as well. And I'm as always. What do you know? Die Komponistin Ainsley Black hat kürzlich in einem Stück für Klavier mit Bildprojektionen einen anderen Weg zum Umgang mit dem Privaten gefunden. Im Konzert projizierte sie Abbildungen von ihrem privaten Kalender auf eine Leinwand. Die Auswahl der Kalenderblätter entspricht dabei genau dem Zeitraum des Entstehungsprozesses des Stückes, das streng in 7,5-sekündige Abschnitte unterteilt ist, die jeweils einem Tag entsprechen. Zu jedem dieser Abschnitte gibt es eine Projektion mit privaten Kalenderseiten, handschriftlichen Zitaten aus Texten von Gertrude Stein und Notizen der Komponistin, ebenfalls vom jeweiligen Tag stammend. Ich wollte auch den Kompositionsprozess entmystifizieren, indem ich so ziemlich langweilige Tagebucheingänge eingebracht habe. Also ich habe das nicht versucht, spannender zu machen, als es war. Und die Gedanke war auch, dass ich dadurch vielleicht die Leute weniger denken, dass Komposition so ein inspirierter Prozess ist, wo ganz außergewöhnliche Menschen ihre geniale Ideen ausarbeiten und dass wir auch ziemlich banale Sachen in unserem Leben und den Alltag damit zu kämpfen haben und Arzttermine und Steuerabrechnungen und alles so machen und die Themen auch in den Vordergrund zu rutschen in eine hintersinnige Weise, dass die Zeit, was die Auftraggeber uns gibt, auch eine Wirkung auf das Stück hat, der Rahmen, die Zeit, die wir haben zu schreiben. Und dass die Zeit, diese Rahmen sind beeinflusst von auch anderer Arbeit, dass wir machen, auch um Geld zu verdienen und so weiter. So, das war so auch eine Idee, eine Gedanke. Die Korrespondenz zwischen der sichtbaren Ebene, die als sehr profane Dokumentation der Organisation des alltäglichen Lebens daherkommt, und der dagegen eher abstrakt wirkenden klanglichen Ebene besteht in den Dichteverläufen. Unabhängig davon, wie viele Noten an einem Tag geschrieben wurden, das Ergebnis jedes Arbeitstages bekommt im Gesamtergebnis 7,5 Sekunden, wird also durch eine Veränderung des Tempos an den gesetzten zeitlichen Rahmen angepasst und dadurch gestaucht oder gedehnt. Die Dichter, du kannst dir vorstellen, wenn du einen Tag siehst mit nichts viel los, also dann habe ich viel komponiert, dann hört man viel. Und dann, wenn man einen Tag sieht, wo ich viel zu tun hatte, dann hört man weniger. Und dann gibt's so eine Woche, wo ich in Urlaub war, und dann hört man auch weniger. So ist das. So. Das Private ist hier nur indirekt zu hören. Es gibt im musikalischen Material laut Aussage der Komponistin keinerlei Entsprechung in Bezug auf das Offenlegen privater Details. Einzig und allein die Anzahl der in jedem Abschnitt erklingenden Noten kann ein Hinweis auf die Fülle des Terminkalenders sein. Allerdings muss die Anzahl an Noten nicht mit der für ihre Entstehung aufgewendeten Zeit korrespondieren. Die direkte Gleichsetzung von Ereignisdichte und Arbeitsaufwand würde also zu kurz greifen. Auch meine eigenen Stücke bestehen seit 2007 zum größten Teil aus Transkriptionen von Aufnahmen aus meiner persönlichen Umgebung. Teilweise handelt es sich um Aufnahmen, die entstehen, wenn ich unterwegs bin und reise. In den meisten Fällen sind es aber Aufnahmen, die gemacht werden, wenn ich arbeite und wenn ich zu Hause bin. Verallgemeinernd könnte man sagen, dass ich die Entstehungsbedingungen meiner Arbeiten zu meinem Material gemacht habe. Dabei wird der Einzugsbereich, aus dem die Klänge stammen, zunehmend fokussierter. Über eines meiner Stücke, in dem ich eine Aufnahme aus meiner Küche verwendet hatte, sagte der Pianist Sebastian Berweck einmal, es sei eben nicht nur meine Küche, es könne ebenso auch eine andere sein. Das ist ein interessanter Punkt. Es handelt sich einerseits um eine Aufnahme aus meinem privaten Leben. Das Private ist aber oft weit weniger individuell, als wir manchmal annehmen. Selbstverständlich ist für mich als Komponist die konkrete Aufnahme dabei von großer Bedeutung. Möglicherweise sind damit biografische Details verknüpft und natürlich verbindet mich mit diesen Aufnahmen weit mehr als nur der Klang. Für den Außenstehenden ist dabei vielleicht weniger die konkrete Aufnahme entscheidend, als vielmehr die Tatsache, dass da eine Aufnahme aus dem privaten Bereich verwendet wurde, deren Morphologie nicht unbekannt ist und die für den Hörer als ein Verweis auf eine Umgebung, Tätigkeit oder eine allgemeine private Situation fungieren kann. In einigen meiner jüngeren Partituren sind die Quellen der Aufnahmen, aus denen die Stücke bestehen, sehr genau angegeben und in manchen Fällen ließe sich durchaus, wenn nicht eine narrative Ebene, dann zumindest eine Reihe recht eindeutiger Andeutungen oder Zusammenhänge herauslesen. Die diskrete Art der Behandlung dieser Aspekte und die nüchterne Form, in der die entsprechenden Informationen in den Partituren angebracht sind, stehen in direktem Zusammenhang mit meinem Verhältnis sowohl zum Umgang mit persönlich-biografischen Details als auch ihrer Bedeutung für die jeweiligen Stücke. Im folgenden Ausschnitt aus Air Pressure Train TV für zwei Schlagzeuger und Elektronik begegnen sich mehrere Aufnahmen ganz verschiedenen Ursprungs. Er beginnt mit einer Überlagerung von einer Aufnahme von Windrädern auf einem Feld in Norddeutschland mit einer eher orgiastischen Schicht, allmählich übergehend in eine weitere Überlagerung von einer wartenden Lokomotive auf dem Frankfurter Hauptbahnhof mit einer Aufnahme des Glockengeläuts sämtlicher Kirchen auf der Altstadtinsel Lübecks zu Weihnachten, abgelöst von der Aufnahme eines Warteraums im Zentrum für Strahlentherapie des Lübecker Universitätsklinikums. Viele unserer Beziehungen, einschließlich sehr privater, finden inzwischen über das Internet statt. Und Internetdaten können selbstverständlich stets öffentlich zugänglich gemacht werden. Das Internet hat die Privatsphäre als privaten Zugangsbereich neu definiert. Individuen werden derzeit über ihre Benutzernamen und Passwörter identifiziert, die ihren Zugangsbereich eingrenzen. So ist der Zugangsbereich heute ein Ersatz für die Einheit der persönlichen auktorialen Intention, des objektiven Akts des Denkens und Fühlens sowie der Sphäre privater Interessen und Leidenschaften. Technische Absicherung ersetzt die metaphysische Jenseitigkeit des Subjekts durch eine Reihe von Passwörtern. An diesem Punkt setzt mein diese Sendung beschließendes Stück Personal Data an, das im Sommer 2013 motiviert durch die kurz zuvor publik gewordene NSA-Affäre entstand. In einer nur wenige Minuten dauernden Aktion trägt eine Gruppe von Performern gleichzeitig persönliche Daten vor. Namen, Geburtsdaten, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen mit Passwörtern, Zugangsdaten für weitere Online-Services sowie die Bankverbindungen der Musiker werden kollektiv preisgegeben. Im klanglichen Ergebnis sind nur die Ankündigungen für die genannten Daten verständlich, die sensiblen Daten selbst gehen durch die Gleichzeitigkeit des Vortrags im Gemurmel unter. Hören Sie also abschließend den Mitschnitt der Uraufführung von Personal Data durch das Kölner Ensemble Garage. Mein Name ist Nils Kohler, geboren am 15.12.1984. Meine Adresse ist Ich nutze FaceTime. Nutzername, Passwort, ich nutze Facebook. Nutzername, Passwort, ich nutze Google. Nutzername, Passwort, mein Name ist Privat über Persönliches, Intimes und Nicht-Öffentliches in der aktuellen neuen Musik. Wir brachten eine Sendung von Maximilian Markoll. Es sprachen Olaf Ölstrom und der Autor. Die Redaktion der Sendung hatte Caroline Naujoks.